Die Partei für Wiedergeburt und Fortschritt Nigerias wählte den Genossen Kim Jong-il zum Ehrenlandesleiter ihrer Partei. Am 10. Februar gab es in Abuja eine Zeremonie zur Übergabe der Urkunde des Titels Ehrenlandesleiter für Kim Jong-il. Daran nahmen teil die Persönlichkeiten dieser Partei, der Volksfortschrittspartei Nigerias, des nigerianischen nationalen Kim Il-sungismus, Kim Jong-ilismus Studienkomitees und der nigerianisch-koreanischen Freundschaftsgesellschaft, der außerordentliche und bevollmächtigte Botschafter der TVRK in Nigeria und seine Mitarbeiter. Sie lehrten zuerst an dem Kunstwerk, in dem Kim Il-sung und Kim Jong-il zusammenstehen, Blumensträuße nieder und verbeugten sich davor. Der Landesvorsitzende der Partei für Wiedergeburt und Fortschritt Nigerias, Kuzwil Unnasi, übergab dem koreanischen Botschafter Jong Yong-chol die Urkunde.